Was ist das denn? Jona entdeckte die Gespenster und die Monster in einer Kiste. Sie stand oben auf dem Dachboden und war eine von vielen Kisten, die dort kreuz und quer standen. Ist das staubig? Gefüllt war die Kiste mit Comicheften. Oh, unglaublich. So viele Comics. Und alle voller Monster. Und Gespenster. Ist ja cool. Jona mochte Geschichten, die in fernen Ländern spielten. Da, wo es tiefe Wälder mit Gasthäusern gab, spitze Berge mit Schlössern, dunkle Sümpfe mit Raddampfern und zerfallene Anwesen voller Geheimnisse. Wann immer er Zeit hatte, saß er von nun an auf dem Dachboden. Beim Licht seiner Taschenlampe, zwischen den Spinnweben, den Kisten und alten Sachen, las er in den Comicheften und fragte sich, wie das Leben in diesen seltsamen Gegenden wohl war. Gespensterfenster. Eine Geschichte von Christoph Marzi. Die Stadt, in der Jona lebte, war ganz anders als alle Orte, von denen die Comichefte erzählten. Hier war alles sauber und geordnet. Die Bäume waren geschnitten, die Rasen wurden jeden Samstag gemäht. Die Teiche in den Vorgärten sahen gezähmt aus. Die Männer kehrten die Bürgersteige und die Frauen pflegten die Blumenkübel. Alles hatte seine Ordnung. Sogar die Hunde mussten zum Friseur. Die Menschen fühlten sich wohl in dieser Stadt. Jona aber mochte es lieber, wenn die Dinge nicht so ordentlich waren. Deshalb mochte er das alte Haus auf der anderen Straßenseite. Es war ein sehr, sehr altes Haus. Jede kleine Stadt hat so eins. Meist steht es auf einem Hügel, manchmal aber auch nicht. Oft ist es von einem hohen Zaun umgeben, von wildem Gras und krummen Bäumen. Nur selten ist der Rasen gemäht und der Zaun gestrichen. Fast jeder, der an diesem alten Haus vorbeiging, bekam eine Gänsehaut. Doch keiner wusste so richtig, warum das passierte. Das alte Haus war groß, griesgrämig und grau. Es gab Türme mit spitzen Dächern und Dächer mit schiefen Schiefern. Die Fenster sahen aus wie Augen, die trübe waren. Und die Augen wurden einem trübe, wenn man die Fenster sah. Im Herbst heulte der Wind um das alte Haus. Im Sommer verdorrte das Gras davor. Die Hunde mit den seltsamen Frisuren winselten und die Kinder zogen die Köpfe ein, wenn sie daran vorbeiliefen. Niemand wohnte in dem alten Haus. Und je länger keiner dort wohnte, umso mehr mieden es die Leute aus der Nachbarschaft. Ich weiß gar nicht, was alle haben. Mir gefällt das Haus. Jona kam oft hierher. Im Frühjahr und im Sommer und im Herbst. Denn dann war es auf seinem Dachboden zu heiß. Immer hatte er eines der Comichefte dabei. Er setzte sich auf die losen Treppenstufen aus Holz, die zur Veranda hinaufführten, und las seine Geschichten. Hier stört mich wenigstens keiner. Schon gar nicht meine blöden Brüder. Er mochte es, wie die Fensterläden schief im Wind klapperten und die Sonne den strohgelben Rasen vor dem Anwesen beschien. Er mochte es, dass das Haus wie altes Papier roch. Und er liebte die Spinnennetze, die sich zwischen den Balken spannten. Du bist seltsam, sagten seine Brüder oft. Immer liest du deine Comichefte. Na und? So bin ich eben. Jona war dünn und klein. Seine Brüder aber waren kräftig und groß. Sie hatten ihm einmal ein T-Shirt geschenkt, auf dem kleine Schwester stand. Kleiner Bruder? Hatten sie ihm versichert. Gab's nicht. War ausverkauft. Macht nix. Ich zieh's auch so an. So war Jona eben. Er wollte seine Brüder nicht enttäuschen. Außer den Comicheften und den Brüdern hatte Jona natürlich auch noch eine Mutter und einen Vater. Beide arbeiteten viel und hatten wenig Zeit für ihn. Die Großeltern lebten in einem weit entfernten Dorf, in das sie nur selten fuhren, weil es so weit entfernt war, und meistens ein Unwetter aufzog, wenn sie dorthin fahren wollten. Wenn Jonas Eltern ausgingen, passten die beiden Brüder auf ihn auf. Ihr könnt ruhig gehen. Wir machen das schon, nicht wahr, kleiner Bruder? Sagten sie freundlich. Beide lächelten dann zuckersüß. So lange, bis die Tür ins Schloss fiel. Jonas' Brüder hießen Janis und Jasper und gingen schon in die weiterführende Schule. Sie machten viel Sport und lachten Jona aus, wenn der versuchte, einen Purzelbaum oder Liegestütze zu machen. Jetzt schau sich mal einer diesen Schwachkopf an. Kannst froh sein, dass du schon laufen kannst. Und kaum hatten die Eltern das Haus verlassen, schickten sie Jona ins Bett. Du musst schlafen, sagten sie, wenn sie sich gruselige Filme im Fernsehen anschauten. Dafür bist du noch viel zu klein. Ich hab aber keine Angst. Im Gegenteil, Jona mochte Gruselfilme. Seine Comichefte waren ohnehin viel gruseliger als die Filme. Und außerdem bin ich nicht mehr klein. Nee, das ist nix für Pupser, sagten Jasper und Janis. Und mit diesen Worten schoben sie Jona in sein Zimmer und schlossen sogar die Zimmertür hinter ihm ab. Hey, lasst mich raus! Macht auf! Was ist, wenn ich aufs Klo muss? Dann gehst du halt. So kam es, dass Jona manchmal den Blumentopf mit der Gummipflanze anstatt der Toilette benutzen musste, wenn es ganz dringend war. In der Stadt gab es einen Krimskramsladen, der neben Zeitschriften, Stiften und natürlich Krimskrams auch Comichefte verkaufte. Jona liebte es, den quietschenden Ständer mit den Comicheften im Kreis herumzudrehen und sich eins der Hefte auszusuchen. Doch wenn er seine Brüder begleiten wollte, sagte Jasper: Du bist noch zu klein. Denk an den bitterbösen Schäferhund. Der bitterböse Schäferhund lag an der Kette, in der Einfahrt, direkt neben dem Krimskramsladen. Janis sagte: Du rennst doch nur heulend weg, wenn der bellt. Dann verschränkten beide die Arme vor der Brust und grinsten. Nee, dafür bist du noch zu klein. Am Ende gingen sie ohne Jona zum Laden. Bringt ihr mir dann wenigstens ein Heft mit? Klar. Ist doch Ehrensache, sagten sie im Weggehen. Aber wenn sie zurückkamen, hatten sie Jonas Comicheft immer vergessen und sich für das Geld Süßigkeiten gekauft. Im Sommer, wenn Jona sie ins Schwimmbad begleiten wollte, schüttelten sie den Kopf. Dafür bist du noch zu klein. Du würdest untergehen und in den Abfluss gesogen werden. Das stimmt nicht. Sicher ist sicher. Lachend stiegen die Brüder auf ihre Fahrräder und ließen Jona allein daheim. Und wenn Jona rechnen üben musste, trugen seine Eltern Janis und Jasper auf, sich Rechenaufgaben für ihn auszudenken. Dann hieß es: Du darfst erst wieder spielen, wenn du damit fertig bist. Ich beeil mich und mach schnell. Also, 87 mal 23 geteilt durch... Aber Janis und Jasper dachten sich Aufgaben aus, die so schwierig waren, dass Jona sie erst am Abend gelöst hatte, wenn kein Kind mehr zum Spielen da war. 8 Milliarden, 794 Millionen, 725.912... Wer so klein ist, der muss noch viel üben. Ihr seid so gemein. Doch dann kam ein besonderer Tag. Es war im Herbst. Die Luft war kühl und frisch. Es roch nach Kastanien und goldgelbem Laub. Wenn man genau hinhörte, dann konnte man ahnen, dass der Winter bereits in seinem Versteck wartete. Das war der Tag, an dem sich alles änderte. In das leere, verlassene Haus auf der anderen Straßenseite zog eine Familie ein. Ein schwarzer Möbelwagen mit der Aufschrift Möbelwagen hielt eines Morgens vor dem Rasen und dicke Männer in blauen Latzhosen mit schweren Gürteln trugen große Kisten ins Haus hinein. Sie arbeiteten den ganzen Vormittag und dann fuhren sie einfach wieder fort. An diesem Tag wurden die Fensterläden im Haus geschlossen. Es sah jetzt so aus, als schliefe das Haus den ganzen Tag über. Erst abends wurden die Läden wieder geöffnet. Aber auch dann konnte man nichts Genaues erkennen. Hinter manchen Fenstern herrschte tiefste Nacht. Hinter anderen flimmerten bunte Lichter, die wie leuchtende Augen blitzten. Ihr seid richtige Gespensterfenster, fand Jona. Denn ihr seht genauso aus, wie Gespensterfenster aussehen. Er sagte das, weil die Fenster gegenüber ihn an eines seiner Comichefte erinnerten, das Gespensterfenster hieß. Tagsüber sah man nie jemanden in das alte Haus hinein oder hinausgehen. Nur in der Nacht wurde Jona manchmal von Geräuschen geweckt, die sonderbar klangen und unheimlich. Was ist das wohl? Ich habe sowas noch nie gehört. Die Geräusche kamen aus den dunklen Räumen hinter den schattigen Gespensterfenstern und aus dem dichten, dornigen Gestrüpp, von dem das Haus umgeben war. Manchmal passierten auch merkwürdige Dinge in der Nachbarschaft. Irgendjemand schrie. Dann war es wieder ruhig. Keiner wusste, was da los war. Aber alle glaubten, dass es etwas mit dem alten Haus zu tun hatte. Jeder Mann fand es seltsam, dass man die neuen Bewohner nie beim Einkauf sah. Schlimmer noch, sie kehrten nicht den Bürgersteig. Und das schwarze Auto, das in der Auffahrt herumstand, war schmutzig und alt und klapprig. »Die sind seltsam«, murmelten die Leute. »Die passen nicht in unsere Stadt.« Jona fand die Hausbewohner nicht seltsam. Schließlich hatte er ja noch nie einen von ihnen gesehen. Zum Lesen ging er trotzdem nicht mehr auf die Treppe vor der alten Veranda. Lieber blieb er daheim und beobachtete die Straße, das alte Haus und die Gespensterfenster. Komisch ist das schon, diese Lichter hinter den Fenstern. Und während er so durch die Dunkelheit auf das Haus gegenüber sah, entdeckte er es. Ein Gespenst. Es flog genau vor seinem Fenster, hatte dunkle Haare, trug ein rotes Kleid und schwirrte wild durch die Luft. Wer bist du denn? Du kannst mich sehen? Fragte das Gespenst verwundert. Ich kann dich auch hören. Das Gespenst schwebte draußen im Abendwind vor dem Fenster. Es war ein Mädchen mit zwei Zöpfen und einer Nase, die ganz zauberhaft war. Seine Augen waren unternehmungslustig und der Mund sah aus wie ein Mund, der gerne laut lachte. Wie heißt du? Jona öffnete das Fenster. Mia, sagte das Gespenstermädchen. Sie war weder durchsichtig noch unheimlich. Eigentlich sah sie eher aus wie ein Mädchen, das halt fliegen konnte. Du siehst gar nicht aus wie ein Gespenst. Das sagen alle, seufzte Mia. Das ist so, weil ich nicht spuken kann. Ich kann nur wuseln. Mia zeigte Jona, wie man wuselt. Sie wuselte über den Bürgersteig, an den Bäumen hinauf und hinab und zwischen den Mülltonnen hindurch. Ist doch gar nicht schlecht. Mia, das Gespenstermädchen, wuselte weiter herum. Du kannst mich also wirklich hören? Stellte sie noch einmal fest. Ich kann dich auch wirklich sehen. Wie geht das? Kinder können Gespenster immer sehen, antwortete Mia und grinste. Aber riechen kannst du mich nicht. Jona schnüffelte. Nein. Das kann ich nicht. Gespenster riechen nämlich nicht. Nichts, was spukt, riecht. Und was wuselt, riecht auch nicht. Verstehe, alles klar. Jona lächelte. Und Mia lächelte zurück. So lernten sich die beiden kennen. Und wenn Jona und Mia an ihren Fenstern saßen, konnten sie einander zuwinken. In diesem Herbst wurde Mia, das Gespenstermädchen, Jonas Geheimnis. Jeder Junge muss ein Geheimnis haben, denn wer kein Geheimnis hat, der ist auch kein richtiger Junge. Und Jona war glücklich darüber, dass er so überraschend zu einem richtig guten Geheimnis gekommen war. Manchmal, wenn Jona abends allein in seinem Zimmer war, kam Mia vorbei. Sie schwebte draußen vor dem Fenster und klopfte leise gegen seine Scheibe. Hallo, Jona. Von deinem Bett aus? kann man genau in mein Zimmer sehen«, sagte Mia und zeigte auf eines der Gespensterfenster gegenüber. »Und was hast du hier alles?« »Ach, das sind meine Comichefte, Monsterfiguren und Raumschiffmodelle. Die habe ich selbst gebaut.« Gemeinsam schauten sie sich die Comics an, denn die waren neu für Mia. Bislang hatte sie nur Gespensterbücher gelesen. »Lass uns was wuseln«, sagte Mia oft. Dann spielten sie Halma und Schach und Spinnendrehen. Eines Tages erzählte Jona ihr von seinen Brüdern. »Die sind so gemein. Nie lassen sie mich mitspielen. Immer bin ich zu klein für alles. Und egal, wo wir sind, sie machen sich immer lustig über mich.« Jona klang traurig und wütend zugleich. Denn genau so fühlte es sich an. Als er mit dem Erzählen fertig war, nickte Mia und sagte, »Deine Brüder sind wie die Monster.« Sie drehte sich die Zöpfe um die Finger und sah dabei ganz nachdenklich aus. »Was für Monster?« »Die Monster, die drüben wohnen.« Sie zeigte auf das alte Haus auf der anderen Straßenseite. »Da wohnen Monster? Bei dir?« »Ja, in jedem alten Haus wohnen Monster«, sagte Mia, als sei das eine Selbstverständlichkeit. »Sind sie gefährlich?« Mia schüttelte den Kopf, sodass ihre Zöpfe wild hin und her flogen. »Die sind nur nervig.« Dann erzählte sie von den Monstern, die sowas wie ihre Familie waren. »Boris, die Mumie, schläft stehend in einem Sarkophag im Keller, der wie das Innere einer Pyramide eingerichtet ist.« »Im Keller? Boah.« »Der verbuddelt sich gerne auf Spielplätzen und kommt mit einem knirschenden Laut zwischen den Zähnen aus dem Sand gekrochen. Wenn die Kinder dann schreiend weglaufen, freut er sich. Und seine Augen leuchten wie Wüstenfeuer.« »Oh«, sagte Jona und war froh, dass er Boris noch nie begegnet war. »Boris ist genau wie alle anderen auch. Nie lassen sie mich mitmachen«, klagte Mia. »Ein Gespenstermädchen sagt Boris immer, dass nur wuseln kann, könnt ihr im Sand stecken bleiben.« »So Sprüche kenne ich. Gibt es noch mehr solcher Monster bei euch?« »Bela ist ein Vampir. Er wohnt oben auf dem Dachboden, weil er sich so schnell in die Luft erheben kann. Er schläft in einem Sarg aus poliertem Holz und zählt den ganzen Tag die Fledermäuse, die an den Dachbalken hängen.« »Und was macht er nachts?« »Er fliegt in fremde Zimmer und malt den Leuten mit Filzstift rote Punkte an die Hälse. Wenn sie aufwachen, glauben sie, dass etwas sie gebissen und ihr Blut getrunken hat.« »Hört sich doch ganz lustig an.« »Ist das ja eigentlich auch. Aber ich darf niemals mitfliegen.« Mia schluckte ihren Ärger herunter. »Ein Gespenstermädchen ist nicht furchterregend genug«, sagt er. »Klingt wie meine Brüder. Und wen gibt's noch bei euch?« »Oliver. Er ist ein Werwolf. Deshalb schläft er im Wohnzimmer. Da hängen ganz viele Kinoplakate von Werwolf-Filmen an den Wänden. Das findet er cool. Bei Vollmond streift Olli durch die Straßen und weckt die Leute mit seinem Geheul. Und er springt gerne Wanderer an. Wenn sie ihn sehen, lässt er seine Augen rot glühen.« Sie seufzte. »Aber ein Werwolf, der von einem Gespenst begleitet wird, sieht aus wie ein Polizist, der auf einem Fahrrad unterwegs ist«, sagt er. »Und deshalb darf ich auch bei ihm nicht mit.« »Echt gemein.« »Und bei Viktor darf ich erst recht nicht dabei sein.« »Da wohnen aber wirklich viele bei euch. Und wer ist Viktor?« »Ein genial verrückter Wissenschaftler. Zumindest hält er sich dafür. Er verlässt niemals das Labor im Erdgeschoss, weil er Angst hat, die Formen für seine verrückten, genialen Erfindungen zu verlieren. Und jemand, der wuselt, der kann alles durcheinander bringen«, sagt er. »Und deswegen darf ich noch nicht mal zu ihm ins Labor hinein.« »Und was ist mit dem Sumpf?« »Du meinst den Teich?« Jona nickte. Er hatte schon mehrmals ein seltsames Plätschern von dort gehört, sich aber nie nah genug an das unheimliche Gewässer herangetraut. »Hinten im Teich lebt Ding. Es taucht gerne im Fluss und heimlich im Schwimmbad.« Jona kannte den Fluss, der breit war, und das Schwimmbad am Waldrand. »Ding packt die Schwimmer von unten an den Füßen und zieht sie runter, bis sie Wasser schlucken und es mit der Angst zu tun kriegen. Ding findet das lustig.« Das Gespenstermädchen seufzte. »Aber ein Gespenst sollte nicht nass werden. Deswegen nimmt Ding mich nie mit.« Am Ende gab es da noch das Etwas in der großen Kiste, unten im letzten und allerhintersten Winkel des tiefen Kellers. »Niemand hat die Kiste bisher geöffnet. Deswegen weiß auch niemand so genau, was das Etwas ist.« Die Kiste stand im dunkelsten Teil des Kellers, in den sich keiner hineinwagte. Noch nicht einmal die Monster. Wie könnt ihr dann wissen, dass ein Etwas in der Kiste ist? Die Kiste bewegt sich und man hört nachts ein Schnaufen und Fauchen. Oh, sagte Jona. Das klang interessant. Naja, und mich gibt es natürlich auch noch. Das Gespenstermädchen sah auf einmal ganz traurig aus. Aber die anderen sagen immer, dass ich gar kein richtiges Gespenst bin. Wieso das denn? Was soll denn an dir nicht richtig sein? Niemand hat Angst vor mir. Mias Augen sahen traurig aus. Das ist nicht wahr. Es gibt bestimmt haufenweise Menschen, denen du Angst einjagen kannst. Schon. Aber erst, wenn man die Monster erschreckt hat, gehört man wirklich dazu. Und darf auch andere erschrecken. Jona verstand, was sie meinte. Es war kompliziert und gleichzeitig einfach. Es ist aber schwierig, die Monster zu erschrecken. Sie seufzte, wuselte ein wenig nach links und rechts und rümpfte die bezaubernde Nase dabei. Man muss schon richtig gut sein, um Monster zu erschrecken. Jona dachte über all das nach, was sie ihm gesagt hatte. Er überlegte und kratzte sich am linken Ohrläppchen. Ich hab's. Was hast du? Na, eine Idee. Echt? Welche? Mia hörte sich die Idee an. Und als Jona fertig war, hatte sie ganz leuchtende Augen. Am nächsten Tag, gleich nach der Schule, ging Jona zum alten Haus gegenüber, um Mia wiederzutreffen. Vorher aber stöberte er auf dem Dachboden. Denn er brauchte eine Verkleidung und das war überhaupt das Allerwichtigste. Eine Kiste. Als er die Treppenstufen zur Veranda hinaufstieg, war er kaum wiederzuerkennen. Er trug einen altmodischen Hut, einen Mantel, der ihm zu groß war und den er auf dem Dachboden gefunden hatte, und natürlich Gummistiefel, in Gelb für alle Fälle. Er wollte aussehen wie ein richtiger Monsterjäger. Das war wichtig. In allen Geschichten war das so. Auf der Veranda schaukelte ein Schaukelstuhl im Wind. Blätter bedeckten den Boden. Käfer huschten zwischen ihnen umher. Ameisen folgten einer uralten Straße die Wand hinauf. Und mit Gepolter zog Jona die Kiste hinter sich her. Die Klingel an der Tür sah aus wie eine Hand, die aus der Wand ragte. Jona schüttelte die Hand und hörte eine Glocke bimmeln. Kurz darauf öffnete Mia die Tür. Ist das die Kiste, in der du die Comichefte gefunden hast? Flüsterte sie und lächelte aufgeregt. Sie wusste ja jetzt, was Comichefte sind, sagte Jona leise und trat ein. Wer ist da? Rief eine strenge Stimme aus der Tiefe des Hauses. Niemand, antwortete Mia schnell. Nur ein Vogel, den die Hand gefangen hat. Jona fragte sich, was die Klingelhand mit einem Vogel machen würde. Du musst leise sein, flüsterte Mia und zog ihn und die Kiste nach drin. Sonst klappt es nicht. Jona blickte sich nach allen Seiten um. So sieht es also hinter den Gespensterfenstern aus. Staubige Spinnweben spannten sich zwischen den uralten Möbeln. Da stand ein schiefes Klavier mit kaputten Tasten in der Diele und eine gewundene Treppe führte hinauf und hinab. Es war dämmerig im Haus, nur schmale Lichtstreifen fielen durch die Ritzen der verschlossenen Gespensterfensterläden. Sind sie alle zu Hause? Auch wenn er es nicht wollte. Jona war doch ein ganz klein wenig mulmig zumute. Oh ja, das sind sie. Auch Mia schien aufgeregt, denn sie wuselte noch schneller als sonst hin und her. Boris sitzt unten in seinem Sarkophag und spielt Videospiele und Bela liegt oben auf dem Dachboden in seinem Sarg und hört Rockmusik über Kopfhörer. Aus dem Wohnzimmer hörten sie ein lautes Schluchzen und Taschentuchschneuzen. Das ist Oliver. Er schaut sich zum 100. Mal bittere Tränen der Liebe an. Ich dachte, Oliver ist ein Werwolf. Na und? Er mag halt kitschige Filme und herzförmige Plüschkissen. Das finde ich wirklich gruselig. Mia spähte durch die Ritzen der verschlossenen Fensterläden. Ding sitzt in der Sonne und knabbert an einem Vogelskelett. Jona dachte an das hohe Schilf rund um den Teich. Das macht er nachmittags immer, außer bei Regen. Und der Wissenschaftler Viktor arbeitet. Er arbeitet unentwegt. Jona überlegte, wie wohl ein verrückter Wissenschaftler arbeitete. In einem Raum voller Geräte, die merkwürdige Formen haben und mit Schläuchen verbunden sind. Überall zischt und dampft es. Elektroblitze blitzen durch Rauchschwaden. Bestimmt gar nicht so schlecht, wenn man so arbeitet, dachte Jona. Mia zog ihn am Ärmel. Komm, jetzt lass uns endlich anfangen. Sie stellten die Kiste in die Mitte der Diele und breiteten ein Laken über ihr aus. Denn genau das war der Plan. Dann versteckte Mia sich. Und Jona rief so laut er konnte: Monster! Aufgepasst! Ich weiß, dass ihr da seid! Einen Moment lang war alles still. Das Haus hielt den Atem an. Genau wie Jona. Dann erklang von unten aus dem Keller ein hieroglyphisches Stöhnen. Wer wagt es? Meine Ruhe zu stören! Ein Flattern näherte sich durchs Treppenhaus. Wer will meine Zähne spüren? Wer stört meinen Film? Heulte es aus dem Wohnzimmer. Wer holt mich aus der Sonne? Maulte es aus dem Sumpf. Wer stört meine Konzentration? Zeterte es aus dem Labor. Ich! Das alte Haus ächzte und bebte. Und dann waren alle Monster da. Viktor kam in Begleitung einer künstlichen Frau mit hochstehenden schwarz-weißen Haaren, die er gerade erst erschaffen hatte. Sie starrten den Eindringling böse an. Wer bist du? Fragten sie ihn alle gleichzeitig. Er hat dich eingelassen. Was willst du? Ich bin ein Monsterjäger. Ich fange Monster und verkaufe sie. Jona dachte an seine Comichefte. Ich bin der beste und grausamste Monsterjäger der Welt. Die Monster sahen einander an. Boris stieß ein schauerliches Heulen aus. Oliver tropfte der Glibber von den Lefzen. Und Bela zeigte seine nadelspitzen Zähne. Wie willst du uns denn fangen? Fragte Viktor mit einem hinterlistigen Lächeln. Jona schluckte. Einen wirklich ganz kurzen Moment lang fühlte er sich gar nicht mehr wie ein Monsterjäger, sondern einfach nur furchtbar klein. Doch dann packte er das Tuch und zog es von der Kiste. Das Etwas hier in der Kiste wird mir helfen, euch zu fangen. Die Monster erstarrten. Du darfst es nicht freilassen, bat der Vampir aufgeregt. Warum nicht? Die Monster sahen einander ratlos an. Fast gleichzeitig sagten sie. Warum? Darum? Die Monster nickten. Und alle starrten sie die Kiste an. Darum, darum, darum, flüsterten sie schnell. Nur die künstliche Frau mit den hochstehenden schwarz-weißen Haaren sagte nichts, weil sie statt eines Mundes nur einen Reißverschluss hatte. Der Werwolf machte als erster einen Schritt auf Jona zu. Die anderen folgten ihm. Aber Jona hatte keine Angst mehr. Weicht von! Ihr Kreaturen! Rief er so gebieterisch er konnte. Und ehe die anderen sich's versahen, öffnete er mit einer schwungvollen Bewegung den Deckel der Kiste. Im selben Moment schrien die Monster auf. Schützend hielten sie ihre Hände, Klauen, Pfoten vor die Gesichter. Sie bibberten und bebten, jammerten und jaulten. Und ihre Angst hüpfte wie ein Springteufel durch die Luft. Heulte es plötzlich und alle schraken zusammen, kauerten sich auf den Boden, drehten ruckartig die Köpfe und rissen die Augen auf. Vor ihnen in der Luft tanzte, nein, nicht ein Etwas, sondern Mia. Ich hab euch erschreckt! Ihr habt Angst gehabt vor mir! Sang sie fröhlich. Wenn Sie wuselte so schnell um die anderen herum, dass es wie Nebel aussah. Seufzten die Monster kleinlaut. Dann begannen sie leise zu kichern. Gut, da du uns erschreckt hast, sagte Viktor nach einer Weile, gehörst du nun dazu. Die anderen nickten. War sogar so erschreckend, dass der Monsterjäger verschwunden ist, stellte Oliver bewundernd fest. Bravo, bravo, bravo, riefen alle. Und Viktor fügte hinzu, wenn du willst, darfst du dir auch etwas wünschen. Mia lächelte. Kennt ihr den Jungen von gegenüber? Und dann wünschte sie sich etwas. 2 Tage vergingen. Nichts passierte. Draußen regnete es die ganze Zeit in Strömen. Am Nachmittag lud Jonas Vater die Mutter ins Kino und anschließend zum Essen ein. Jona musste bei Janis und Jasper bleiben. Alles versprach wie immer zu werden. Die beiden hatten sich gerade eine große Tüte Süßigkeiten geholt und wollten Jona wie immer nichts davon abgeben. Nee, nee, Jona, lass mal. Das ist nur schlecht für die Zähne, sagte Janis, und Jasper verzog den Mund zu einem fiesen Grinsen. Jona grinste ein wenig zurück. Denn diesmal, ja, diesmal sollte alles anders kommen. Er hatte nämlich heimlich den Schlüssel von außen in der Hintertür stecken lassen. So kamen die Monster ins Haus. Eines nach dem anderen. Janis und Jasper saßen vor dem Fernseher und aßen erst die Süßigkeiten, dann Chips und tranken Limonade aus Dosen. Sie hatten ihre Schuhe an und ihre Füße lagen auf dem Wohnzimmertisch. Sie alberten und lachten, während im Fernsehen die schreckliche Insel der hungrigen Bestien begann. Haben Sie Angst? Plötzlich war da ein Geräusch. Ein Schaben und Schlurfen. Ein Schnaufen und Seufzen. Und es kam nicht aus dem Fernseher. Hast du das gehört? Fragte Janis seinen Bruder. Der nickte stumm. Das Geräusch kam näher. Und näher. Und näher. Und dann sahen sie die Mumie. Jasper ließ die Dose Limonade fallen. Ihr gelber Inhalt lief übers Sofa. Und Janis fiel die Tüte Chips aus der Hand, mitten auf den Teppich. Die Mumie sagte mit dumpfer Stimme: Die beiden Brüder rannten los. Im Flur begegneten sie Jona. Habt ihr etwa Angst vor der kaltigen Mumie? Janis und Jasper beachteten ihn nicht. Sie flüchteten in die Küche, wo der Werwolf sich gerade eine Dose Ravioli auf dem Herd wärmte und Hackfleisch anbriet. Ihr kommt zum Essen, fragte er. Aber für Janis und Jasper klang es wie... Die Brüder rannten ins Badezimmer, wo Ding in der Badewanne saß. Es war riesig und grauenhaft und spielte mit dem Quietscheentchen, sagte Ding. Aber die Brüder verstanden nur... Mit weit aufgerissenen Augen rannten die beiden erneut an Jona vorbei. Wo wollt ihr denn hin? Kann ich euch irgendwie helfen? Auf der Flucht in den Keller begegneten sie dem verrückten Wissenschaftler, der die künstliche Frau mitgebracht hatte. Sie müssen diese Rechenaufgaben lösen, anderenfalls wird Elsa sie beide heiraten. Elsa breitete die Arme aus und schwankte auf Janis und Jasper zu. Schreiend stolperten die Brüder die Treppe wieder hinauf und fielen hin. Da erst sahen sie den Vampir. Sie fassten sich an die Hälse und entdeckten dort 2 rote Male. Er hat uns gebissen! Hilfe! Er hat unser Blut getrunken! Und der Vampir rülpste und sagte: Pardon! Die beiden rannten weiter. Im Flur schwebte Mia. Das Gespenstermädchen riss sich den Kopf ab, jonglierte damit herum und wisperte. Dann wuselte es blitzschnell auf die Jungen zu. Kreischend flüchteten Jasper und Janis in ihr Zimmer, verriegelten die Tür und verkrochen sich schlotternd unter der Bettdecke. Jona, der gerade die Treppe heraufgekommen war, sagte laut: Sieht aus, als wärt ihr doch nicht so groß. Er lehnte sich gegen die Kommode und fühlte sich ziemlich gut. Mia, deren Kopf wieder da war, wo er hingehörte, lächelte glücklich. Das wäre geschafft. Jona lächelte zurück. Danke. Danke für alles. Die Monster, die jetzt alle im Treppenhaus standen, riefen stolz im Chor: Mia ist eine von uns. Aber du bist auch nicht schlecht. Und dann? Gibst du mir mal die Limo rüber? Ja, ein bisschen Limo bitte. Na, dann saßen sie den ganzen Abend über im Wohnzimmer beisammen und schauten sich die schreckliche Insel der hungrigen Bestie an. Ich weiß, mit Fernsehen ist nichts für mich. Ich möchte lieber in mein Labor. Dazu legten sie die Beine hoch, aßen Chips und Süßigkeiten, tranken Limonade und ließen es sich einfach gut gehen. Und für Elsa bitte die Limonade auch. Von Janis und Jasper sahen und hörten sie nichts. Eine Frage noch, knurrte Oliver irgendwann. Wisst ihr, was aus dem Monsterjäger geworden ist? Keine Ahnung, sagten Mia und Jona und sahen sich dabei verschmitzt an. Als der Film zu Ende war, gingen die Monster zusammen mit Mia nach Hause. Die Eltern waren immer noch nicht zurück, als Jona in sein Zimmer ging und aus dem Fenster in die Nacht schaute. Die Gespensterfenster im Haus gegenüber waren dunkel, weil jeder dort hundemüde war. Einzig Mia wuselte noch aufgedreht in der Nachtluft vor seinem Fenster umher. Sehen wir uns morgen? Gern. Und was machen wir dann? Morgen? Sagte Mia und lächelte schelmisch. Machen wir die Kiste mit dem Etwas auf. Gespensterfenster. Eine Geschichte von Christoph Marzi. Es sprachen Erzähler Helge Heinold, Jona, Helge Heinold, ja, Helge Heinold, Janis und Jasper, Helge Heinold, Boris, die Mumie, Helge Heinold, Bella, der Vampir, Helge Heinold, Oliver, der Werwolf. Helge Heinold. Viktor, der Wissenschaftler. Helge Heinold und Ding. Helge Heinold. Ton und Technik Mike Weißzack. Regieassistenz Valentin Schmidt. Regie Marlene Breuer. Hörfunkbearbeitung und Redaktion Gudrun Hartmann. Eine Produktion von HR2 Kultur 2012.